WDR 5. Neugier genügt. Ein Mann hält sich mit seiner schwangeren Freundin in der Wohnung auf. Sie will sich von ihm trennen, sagt ihm das. Daraufhin wird die Situation brenzlig, zumindest für die Frau. Er wollte mit ihr schlafen, sie hat gesagt, ich will das nicht. So. Und in dieser Situation kam es dann dazu, dass er sie geschubst hat. Ja, sie ist auf den Boden gefallen, als schwangere Frau, da hat man natürlich auch Angst ums Kind. Ja. Und das Ganze eskalierte dann so weiter, dass es dann zum Geschlechtsverkehr kam, währenddessen sie die ganze Zeit gesagt hat, ich will das nicht, hör auf, du spinnst wohl. Sie hat ihn angefleht, sie hat ihn angeschrien, er hat es einfach weitergetan. Die Frau zeigt den Mann wegen Vergewaltigung an, ohne Erfolg. Es kommt gar nicht erst zum Prozess, schon das Ermittlungsverfahren wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft begründet dies folgendermaßen. Der Mann hat weder Gewalt angewendet, um den nicht geleisteten Widerstand der Frau zu überwinden, noch hat er ihr in irgendeiner Form gedroht. Auch unter Berücksichtigung der Angaben der Frau, wonach es zuvor zu einem Schubsen gekommen ist, dem Sturz gegen das Bett oder auch Drohungen für den Fall, dass sie ihn verlässt, sei vorliegend nicht von einem sogenannten Klima der Gewalt und damit von einer fortwirkenden Drohwirkung auszugehen. Geschubst, zum Geschlechtsverkehr gezwungen und dennoch keine Vergewaltigung? Nach der derzeitigen Rechtslage juristisch korrekt. Weil die Frau sich nicht gewehrt hat, weil sie womöglich Stille hielt, um ihr ungeborenes Kind nicht zu gefährden, gilt das, was ihr passiert ist, derzeit nicht als Vergewaltigung. Paragraf 177 Strafgesetzbuch regelt die Vergewaltigung und sieht Strafen zwischen 2 und 10 Jahren Haft vor. Aber nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Katja Grieger, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Es gibt nach dem bisherigen Gesetz 3 Möglichkeiten, dass ein sexueller Übergriff strafbar ist. Das ist entweder, wenn er mit Gewalt begangen wird oder wenn er mit einer Drohung begangen wird, also quasi Drohung mit Gewalt. Oder als drittes, wenn ich eine sogenannte schutzlose Lage ausnutze. Das bedeutet im Prinzip, dass sexuelle Übergriffe nur dann strafbar sind, wenn die Betroffenen einen Widerstand leisten. Was aber ist mit all den Frauen, die gar keine Gelegenheit hatten, sich zu wehren? Die hinterrücks überraschend gepackt und von dem Täter überfallen und vergewaltigt werden. Die starr vor Schreck ausharren, weil sie wissen, wehren bringt nichts. Der Mann ist sowieso stärker. Widerstand könnte ihn noch mehr in Rage bringen. Die den Täter kennen, wissen, wie gewalttätig er sein kann und in der Vergangenheit möglicherweise schon war. Die deshalb die Vergewaltigung über sich ergehen lassen. Weinend, flehend, aber ohne Gegenwehr. All diese Frauen fallen derzeit durchs Raster. Die jetzige Gesetzgebung weist sogenannte Schutzlücken auf, die bedeuten, dass das, was diesen Frauen geschah, von ihnen selbst zwar als Vergewaltigung empfunden wird, aber dennoch nicht strafbar ist. Der Täter somit ungeschoren davonkommt. Ein Mann zwingt eine Frau zum Oralverkehr. Die Frau will die Aufmerksamkeit der im Nachbarraum schlafenden Kinder nicht auf sich ziehen. Deshalb protestiert sie nur verbal, heftig zwar, aber eben nicht körperlich. Das Verfahren gegen den Täter wird mit der folgenden Begründung eingestellt. Zwar hat er sich zuvor auf sie gesetzt, sodass sie nach ihren Angaben aus dieser Lage sich aufgrund seines Körpergewichtes nicht befreien konnte, jedoch stellt dieses auf sie Draufsetzen keine Gewalt zur Durchführung der sexuellen Handlung dar. Der Beschuldigte musste diese Position einnehmen, um den Oralverkehr durchführen zu können, sodass diese Tat auch als Teil der sexuellen Handlung anzusehen ist. Für die Berliner Strafverteidigerin Christina Klemm nur ein absurder Einstellungsbeschluss unter vielen. Es gibt Einstellungsbescheide, die kann man kaum fassen, dass hier ein Verfahren eingestellt wurde, aber die sind rechtlich korrekt bei der jetzigen Rechtslage. Yvonne Lindner vom Berliner Krisenzentrum LARA und Beshit Najafi von Agisra in Köln, einer Beratungsstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen, kennen ebenfalls genügend derartiger Einstellungsbescheide. Wir haben immer wieder mit Vergewaltigungsopfer zu tun. Wir haben mehrere Fälle, in denen zum Angestellt wird. Auch hier kann man auch lesen, sie hat sich nicht genug zur Wehr gesetzt. Nein heißt nicht nein, sondern musst du auch schreien, musst du auch körperlich dich wehren, obwohl die Frauen sind oft jetzt unterlegen, besonders bei Migrantinnen, dass sie denken, okay, ich mache mit, weil ich möchte jetzt nicht getrennt werden, sonst verliere ich meinen Aufenthaltsstatus. Justiz akzeptiert diese nicht, dann sagen sie, hat sich nicht genug dagegen gewehrt. Ich habe eine Klientin, die fällt in so eine Schutzlücke und sie war hier bei unserer kostenlosen Rechtsberatung. Als ihr die Rechtsanwältin erzählte, dass das, was ihr passiert ist, hier in Deutschland gar nicht strafbar ist, war das für sie wie ein zweiter Schock. Diese Klientin war völlig fertig, ihr wurde nochmals der Boden unter den Füßen weggezogen, sie hat die Welt nicht mehr verstanden. Das führte dazu, dass sie eigentlich in so einen Kreislauf geriet, also sie war bei der einen Anwältin, dann glaubte sie dieser nicht, weil sie gesagt hat, mein Verstand sagt mir doch was anderes. Und dann ist sie zu der nächsten Anwältin und noch zu einer Anwältin, ja, bis sie nach und nach realisiert hat, okay, offensichtlich werde ich hier nicht beschützt vom deutschen Staat. Circa 8000 Vergewaltigungen werden jährlich in Deutschland angezeigt. Nur in 1300 Fällen kommt es zur Anklage. Knapp 1000 Täter werden verurteilt. Und immer wieder wird der Vorwurf erhoben, Frauen würden Männer zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigen. Kritiker des jetzigen Gesetzesentwurfs befürchten sogar, dass es zu mehr Falschbeschuldigungen von Seiten der Frauen kommen könnte. Im Juli 2015 beschuldigte eine Regensburgerin drei Männer, sie brutal vergewaltigt und dann nackt aus dem Auto geworfen zu haben. Bald kam heraus, die Geschichte war erfunden. In einem Internetportal hatte eine verheiratete Frau und Mutter einen 34-jährigen Mann kennengelernt. Es kam zu einem One-Night-Stand. Als der Ehemann dahinter kam, bezichtigte sie ihre Bekanntschaft der Vergewaltigung. Eine 22-Jährige beschuldigte zwei Männer, untätig dabei zugesehen zu haben, wie ihr Ex-Freund versucht habe, sie zu vergewaltigen. Doch das Gericht hatte seine Zweifel. Es gibt natürlich Fälle von Falschbeschuldigungen. Dass die aber überhaupt bekannt werden, liegt natürlich daran, dass sie erkannt werden. Es ist aber ganz interessant, in welchem Ausmaß über diese wenigen Fälle der Falschbeschuldigungen medial berichtet wird, im Gegensatz dazu, wie wenig über den eigentlichen Skandal der sexualisierten Gewalt berichtet wird. Wenn Sie sich überlegen, dass jede siebte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von sexueller Gewalt wird, hier in Deutschland, und dass überhaupt nur ungefähr 10% davon angezeigt werden. Zu den sogenannten Falschbeschuldigungen kann man sagen, es gibt relativ wenig tatsächlich wissenschaftlich fundierte Untersuchungen. Es gibt eine Studie, ich glaube, das ist die größte, die es bisher gibt, die ist aus dem Jahr 2006, 2007, glaube ich. Die kommen zu dem Ergebnis, dass ungefähr 5-7% falsche Verdächtigungen in diesem Zusammenhang erfolgen. Das ist natürlich eine durchaus geringe Zahl. Das ist in allen anderen Deliktsbereichen genauso. Warum misstraut man Opfern von Sexualdelikten so sehr? Warum denkt man, es gibt so viele Falschbeschuldigungen, obwohl diese statistisch nicht nachzuweisen sind? Bundesjustizminister Heiko Maas will nun die bestehenden Schutzlücken im justiziellen Umgang mit Vergewaltigung endlich schließen. Hierzu hat er einen Referentenentwurf in seinem Haus erarbeiten lassen. Er tut dies unter dem Druck der sogenannten Istanbul-Konvention, einer Vereinbarung von 11 Staaten des Europarates, die sich verpflichteten, zukünftig Frauen in ihren Ländern besser vor sexueller Gewalt zu schützen. Der vorliegende Entwurf ist umstritten. Auch wenn dieses Rohkonzept zur Änderung des Strafgesetzbuchs Paragraphen 177 und zur Erweiterung des Paragraphen 179 erst in der Anfangsdiskussion steckt. Noch muss es mit den anderen Ministerien abgestimmt werden. Danach wird es an die Bundesländer und die betroffenen Verbände geschickt. Sie alle müssen hierzu Stellung nehmen, Änderungen einbringen. Es dauert also noch, bis daraus ein fertiges Gesetz werden wird. Niet und nagelfest. Doch schon jetzt ist klar, der Entwurf geht in seiner jetzigen Fassung vielen Beratungsstellen und engagierten Frauengruppen nicht weit genug. Und auch die leitende Dortmunder Oberstaatsanwältin Birgit Cerulies, die erst so nach und nach davon überzeugt wurde, dass die Schließung von Schutzlücken notwendig ist, räumt ein: Der Gesetzentwurf des Ministeriums, der stellt schon einen gewissen Kompromiss dar. Er behält nämlich die ursprüngliche Vergewaltigung bei, bringt nur punktuell einzelne Tatbestände, in denen man sagt, hier muss zusätzlich noch eine Strafbarkeit geschaffen werden, weil das allgemein als strafwürdiges Verhalten angesehen wird. Dazu gehört der Überraschungsangriff, dazu gehört der Angriff in einem Klima der Gewalt, ohne dass es der Drohung oder der Gewaltanwendung bedarf. Aber es gibt noch etwas anderes, nämlich, das sind Fälle, wo ich auch eine Straflücke sehe, wenn das Opfer beispielsweise seit Jahr und Tag von dem Mann, der vielleicht ihr Partner ist, geschlagen wird. Dann braucht dieser Täter nicht zu sagen, falls du mir nicht willig bist, schlage ich dich zusammen, sondern das Opfer weiß ganz genau, ich muss wieder Gefahr für Leib oder Leben befürchten, also leistet es überhaupt keinen Widerstand, sondern macht mit. Das, meine ich, muss auch unter Strafe gestellt werden. Da würde ich sagen, sollte man ruhig durch den Gesetzentwurf Klarheit schaffen. Denn das kann ja auch nicht angehen, dass dann immer diese Rechtsunklarheit besteht. Eine Rechtsunklarheit, die sich bis in die höchstrichterlichen Entscheidungen zieht. Manch ein Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Thema Vergewaltigung ist selbst für Juristen nicht immer nachvollziehbar. Oder, wie der Vorsitzende Richter am BGH, Thomas Fischer, in dem Zusammenhang sagt, auch der BGH kann irren. Rechtsanwältin Christina Klemm vertritt häufig Frauen, die ihre Vergewaltiger angezeigt haben. Sie ist ebenfalls der Meinung, dass die bestehende Rechtsunklarheit dringend beseitigt werden muss. Unklarheit, die dazu führt, dass es abhängig von den an der Ermittlung und dem Prozess Beteiligten ist, wie folgende Fragen beantwortet werden. Ab wann wird akzeptiert, dass die Frau sich gewehrt hat? Wie viel Kraft muss sie hierfür aufwenden? Wie laut muss sie schreien? Wie entschieden den Täter abwehren? Der Bundesgerichtshof hat viele Fälle auch entschieden in den letzten Jahren. Ich finde besonders prägnant einen Fall, da ging es darum, dass ein Mann zu seiner Ex-Frau an die Wohnungstür geht. Vorher hat er sie schon immer wieder verfolgt. Sie öffnet ihm die Tür, neben ihr steht ihr neuer Lebensgefährte. Er sagt, ich will mit dir sprechen, du Schlampe, und zieht einen Revolver und erschießt ihren neuen Lebensgefährten. Und dann sagt er, und du kommst jetzt mit. Dann geht sie mit ihm, natürlich völlig verängstigt. Er steckt seine Pistole ein, sie fahren im Auto. Er weiß auch, dass sie vor Angst mitgeht. Dann gehen sie in ein Hotel und er fordert von ihr den Geschlechtsverkehr, den sie auch dann mit ihm ausübt. Der Mann ist verurteilt worden wegen Totschlags, glaube ich. Wegen Vergewaltigung ist er freigesprochen worden, denn die Gewalt wirkte ja nicht fort und war nicht zielgerichtet, um ihren Widerstand zu brechen, sondern die Gewalt war ja gegen diesen neuen Freund gerichtet und nicht gegen sie. Nach dem Referentenentwurf wäre es möglich, in diesem Fall wohl eine Verurteilung zu erlangen, denn man würde sagen, den Nachteil, den sie befürchten musste, das musste er auch sehen. Es ist vor allem ein Wort, an dem sich der derzeitige Streit um den Gesetzesentwurf entzündet. Das Wort heißt Nein. Nur wie dieses Nein zu verstehen ist, welche Bedeutung diesem Wort beigemessen wird und welche Gewichtung es bei einem Strafprozess bekäme, darüber sind Frauenberatungsstellen und Terre des Femmes zum Beispiel gänzlich anderer Meinung als das Bundesjustizministerium. Psychologin Anne Roth von LARA, einem Berliner Kriseninterventionszentrum, fordert rigoros: Für mich wäre die Lösung, dass, wenn eine Frau Nein sagt, dass das akzeptiert werden muss und wenn über diese Grenze hinweggegangen wird, dass das sofort strafbar ist. Die Dortmunder Oberstaatsanwältin Birgit Cirulies sitzt in der Expertenkommission des Bundesjustizministeriums und arbeitet mit daran, Vorschläge zur Änderung des gesamten Sexualstrafrechts zu erstellen. Sie glaubt nicht, dass eine solche Lösung durchkommt. Innerhalb der Justiz, damit sind die Gerichte und die Staatsanwaltschaften gemeint, ist man einhellig der Meinung, nur Nein heißt Nein, kann nicht maßgeblich sein für eine Strafbarkeit des Täters. Da muss noch mehr von Seiten des Täters dazukommen, dass man ihn für strafwürdig erachtet. Cirulies tut sich auch persönlich schwer mit dieser Forderung der Frauenschutzverbände. Zu weit würde es mir gehen, wenn allein das Nein der Frau dann ausreicht, um die anschließenden sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen. Es würde entweder zu einer Ausuferung der Strafbarkeit führen Oder aber es würde dazu führen, und das halte ich sogar für das Wahrscheinlichere, dass im Endeffekt Aussage gegen Aussage steht, das Opfer braucht nichts Näheres zu schildern, warum jetzt hier die Straftat vorliegen sollte. Der Täter sagt aber das genaue Gegenteil, er sagt nein, sie hat ja gesagt, niemand war dabei, also haben wir einen Freispruch, weil Aussage gegen Aussage steht. Katja Grieger hält dagegen. Ich glaube, wenn es eine klare Nein-heißt-Nein-Lösung gibt, also eine klare Botschaft des Staates, dass Menschen, die ein klares Nein, einen entgegenstehenden Willen übergehen, sich strafbar machen, dann hätte das eine gesellschaftliche Signalwirkung, da bin ich überzeugt. Ich glaube allerdings, dass es eigentlich in weiten Teilen der Gesellschaft das gefühlte Gesetz schon ist. Ja? Also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Menschen völlig überrascht davon sind, wenn sie erfahren, dass es keine Vergewaltigung ist, wenn ich den entgegenstehenden Willen übergehe. Doch noch ist es nicht so weit. Noch liegt lediglich die Gesetzesänderung als Entwurf vor. Der Überraschungsangriff soll geahndet werden. Das begrüßen auch die Frauenverbände. Die Vergewaltigung einer wehrlosen Person ebenfalls. Doch was ihrer Meinung nach fehlt, erklärt Anwältin Klemm. Der Referentenentwurf reicht nicht, denn all die Fälle, in denen Geschädigte Nein sagen, sollen auch in Zukunft nicht ausreichen. Also nehmen wir an den Fall, zwei Personen sind miteinander im Gespräch, sie gehen dann in die Wohnung der Geschädigten und fangen an mit sexuellen Handlungen und irgendwann sagt sie, ich möchte das aber nicht. So, aus welchen Gründen auch immer sie das sagt. Objektiv ist die Situation möglicherweise so, dass sie wegrennen könnte, dass auch andere Personen in dem Haus noch sind, dass also keine schutzlose Lage da ist. Sie sagt nein und sie wagt es aber nicht, sich ihm entgegenzusetzen, weil sie befürchtet, der Mann ist stärker als sie. Sie ist immer gewarnt worden, wenn du mal allein in der Wohnung bist, dann wehre dich besser nicht. Sie denkt auch gar nicht daran, sich körperlich zu wehren, sondern sie sagt einfach nur immer wieder nein. Und sie weint dabei womöglich auch und sie bittet ihn aufzuhören. Und er hört das auch alles und er macht dennoch weiter. Das soll auch nach dem neuen Referentenentwurf nicht strafbar sein. Psychologin Grieger könnte Dutzende ähnlich gelagerte Fälle aufzählen, die ihr Verband in einer Dokumentation zusammenstellte, um zu zeigen, welche Schutzlücken die derzeitige Rechtslage aufweist. Wir haben tatsächlich Fälle gefunden, da haben die Täter sogar gesagt, ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass die Nein gesagt hat und ich habe gesehen, dass die geweint hat. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil es war mir egal. Und die wurden selbstverständlich freigesprochen, weil es ist ja nicht strafbar, den entgegenstehenden Willen zu übergehen. Auch jetzt schon steht in einem Prozess, in dem ein mutmaßlicher Vergewaltiger angeklagt ist, Aussage gegen Aussage. Und schon nach der jetzigen Rechtslage ist so manche Vergewaltigung einfach nicht nachweisbar. Auch deshalb gibt es eine so hohe Dunkelziffer, werden so viele Verfahren gar nicht erst eröffnet. Die geplante Gesetzesänderung wird hieran nicht viel ändern können. An ihrem Feintuning wird gearbeitet. Wir sind sehr erfreut, dass jetzt überhaupt diese Debatte geführt wird, weil da war ja wirklich jahrzehntelanges Schweigen über diesen Straftatbestand. Und darüber sind wir sehr erfreut. Ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch ein langer Weg. Der Unterschied für die Betroffenen ist enorm. Also der Unterschied, warum ein Verfahren scheitert. Ja? Betroffene wissen sehr genau, dass natürlich vieles nicht beweisbar ist. Und wenn ein Verfahren eingestellt wird wegen Mangel an Beweisen, dann ist das zwar möglicherweise schlimm, aber es ist etwas ganz anderes, ob das Verfahren eingestellt wird, weil es gar nicht strafbar ist. Damit sagt ja der Staat, dass überhaupt kein Unrecht geschehen ist. Im anderen Falle würde der Staat sagen, ja, wenn das beweisbar gewesen wäre, wäre dir ein Unrecht geschehen. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied für die Betroffenen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.